In Bezug auf die meisten Straftaten predigte Woods Mitgefühl. Bei der Black Hand aber zog er andere Seiten auf, welche, die stark nach Petrosino klangen. Der Fall, der beispielhaft für Woods Umgang mit dem Bund stand, begann am Mittwoch, den 13. Mai 1915. An jenem Nachmittag wartete eine Mrs. Longo, wie jeden Werktag, in ihrer über der Bäckerei der Familie gelegenen Wohnung in der Bleecker Street darauf, dass ihr Sohn Francesco aus der Schule kam. Ihr hübscher, kluger Sechsjähriger war am Morgen mit 5 Cent in der Tasche aus dem Haus gegangen, damit er sich ein Sandwich für die Mittagspause kaufen konnte. Gegen 3, die Zeit, zu der er normalerweise durch die Tür spazierte, war er nirgendwo zu sehen, und auch um 4 und 5 noch nicht. Mrs. Longo wurde unruhig. Ihr Mann, ein großer, bulliger Kerl, der ebenfalls Francesco hieß, tröstete sie, der Junge spiele sicher nur und käme bald nach Hause. Francesco Senior war ein kampflustiger Zeitgenosse. Einem Autor zufolge wirkte er so einschüchternd, dass er sich den Leitspruch Schottlands »Nemo me impune lacessit« »Keiner provoziert mich ungestraft« hätte auf die Stirn tätowieren lassen können. Die Black Hand hatte sich nie mit ihm angelegt. 2 Jahre zuvor jedoch war Longos 4 Jahre alter Neffe vom Bund entführt worden. Longo hatte den Vater, Filippo di Fiore, ermuntert, zur Polizei zu gehen und wurde laut, als der sich weigerte. Longo hatte immer schon vermutet, dass sein Schwager ein Lösegeld bezahlt hatte, was in der Welt der Black Hand auch die Angehörigen des Opfers auf die Abschussliste brachte. Di Fiore sprach nie darüber, was passiert war, und hatte seinem Schwager auch die Namen der Verbrecher nicht genannt, obwohl er sie gut kannte.